konnte ein praktisches Methodenbeispiel vorstellen und daran auch so ein bisschen schon, dass wir daran auch die Kritik entwickeln können. Und dann, wenn Zeit ist, wird Janek weitermachen und unser Konzept der Jugendbildungsarbeit vorstellen und diskutieren. Gut, Nancy. Gut. Ja, was jetzt hier aufgebaut ist, kommt von einer Übung, einem Spiel, das heißt Schokoladenspiel und stammt ursprünglich aus der Methodensammlung BZAFTA, miteinander Erfahrungen mit BZAFTA. BZAFTA ist ein Demokratielernprogramm, das aus der israelischen Friedensbewegung, kann man sagen, kommt. Und die Methoden funktionieren im Wesentlichen so, dass eine Gruppe in ein Dilemma gesetzt wird. Also sozusagen vor den Zwang, Entscheidungen zu treffen, oder Zwang klingt jetzt ein bisschen wertend, das meine ich gar nicht. Also eine Gruppe muss Entscheidungen treffen und irgendwie, wie man es macht, wird es verkehrt oder geht etwas verloren, aber es wird auch was gewonnen, also in dem Sinne ist es dann auch richtig. Und das muss verhandelt werden und dieses Verhandeln, Abwägen ist sozusagen der Kern des Programms. Ist übernommen worden in den Baustein zur nichtrassistischen Bildungsarbeit. Das ist vom DGB Bildungswerk Thüringen in Jahren entwickelte Methodensammlung, eben der Titel sagt, es geht um nichtrassistische Bildungsarbeit. Verglichen mit anderen Methodensammlungen, die es so gibt, ist hier aus meiner Sicht die am stärksten, also die groß ist sie, also umfangreich, am stärksten versucht auch gesellschaftliche Einbettung von Rassismus mit zu thematisieren, oder nicht versucht, sondern das machen die, in ökonomischen Aspekten, in den Aspekten sozusagen persönlicher Gefühlslagen und so weiter, Gruppenverhaltensweisen und so weiter. Also da ist richtig ein breiter Blick auf Gesellschaft, der da typisch ist für diese Sammlung und eben nicht, wie man manchmal so ein bisschen schnell sagen könnte, eine Verkürzung auf individuelles Verhalten und individuelle Einstellungen und ein Außerachtlassen von gesellschaftlichen Dimensionen. Gut, diese Übung, das Schokoladenspiel, würde ich gerne benutzen, um die Widersprüchlichkeit von Methoden darzustellen. Und das heißt, meine Kritik, schon gleich vorneweg gesagt, oder unsere auch Kritik, ist nicht eine vernichtende, irgendwie das ist alles Quatsch und Beschäftigungstherapie, sondern dem nachzugehen, wie funktionieren solche Methoden, was man vielleicht auch nicht allgemein sagen kann, sondern nur konkret an den Einzelnen. Und welche Reflexionsvorgänge sind nötig, wenn man überlegt, wie man die einsetzt oder ob und wie man die einsetzt. Es war eigentlich mal so gedacht, dass wir das jetzt spielen würden. Das mache ich nicht, aber ich begebe mich bei so einem Thema in eine Rolle. Ich stehe auf und rede so ein bisschen. Wie ich das mit Gruppen einsetze, die Art, wie das anmoderiert wird, ist ganz individuell. Da gibt es eine Anleitung in den Ordnern und so, aber das macht trotzdem auch jeder irgendwie anders. Bei der Idee, sozusagen das jetzt gemeinsam zu spielen, das würde so funktionieren, dass wir hier drei oder in der Größe vielleicht vier Teams bilden würden, die sich untereinander verständigen, die dann eben zusammen ein Würfelspiel spielen. Die Teams kriegen Spielfiguren, kann man irgendwie so normale nehmen, oder was ich hier immer mache, sind so kleine, eine New Yorker U-Bahn-Fahrkarte, eine Tabaksdose, Nagellack und ein Rhinoceros. Dann können die sich das so aussuchen, man kann andere Sachen auch nehmen. Dann ist die Idee, dass es in dem Spiel, deswegen heißt es Schokoladenspiel, das habe ich nicht vorbereitet, moderiere, dass es zu gewinnen gibt, einen großen Haufen Schokolade und an markierten Stellen jeweils kleinere Häufchen Schokolade. Und die kriegt das Team, was beim Würfeln und zieht da vorwärts, auf die Stellen kommt. Also was da zuerst drauf ist. Gut, jetzt stellen wir uns mal vor, wir nehmen hier so drei Figuren, die ziehen eine Startposition, Platz 1, Platz 3, Platz 5, fangen an zu würfeln und 5 fängt an, ne? Das ist Rhinoceros. Und jetzt leider 2 Gruppen. hierher, aber beim nächsten Versuch sind sie dann vielleicht hier und kriegen diesen ganzen Haufen Schokolade. Ja? Schönes Erlebnis. Und dann gibt es noch etwas, was mit diesen beiden Feldern verbunden ist, also spezielle Definition der Felder. Jede Gruppe, die da drüber zieht oder drauf kommt, darf eine Spielregel bestimmen. Eine Spielregel, die für das ganze Spiel gilt und die für alle gleichermaßen gilt, sozusagen. Das ist so die Handlungsanweisung. Je nachdem, mit wem man das macht, können die Regeln sehr unterschiedlich sein. Also orangene Felder dürfen übersprungen werden oder jedes Team, was auf ein gelbes Feld kommt, muss irgendwie laut rufen, die Notsuppers soll gewinnen oder solche Sachen. Aber es können natürlich auch Strategien werden, um das Gewinnen zu erleichtern. Also eine Gruppe, die dann bereits, also die zum Beispiel die auf der 17 landet und gerade über die 15 gekommen ist, könnte sagen, der nächste Wurf gilt dreifach und dann kommen sie mit Sicherheit irgendwie aufs Ziel beim nächsten Wurf oder so. Also es lässt sich auch strategisch einsetzen. Ja, könnte man dann auch eine Regel, zum Beispiel, dass der Gewinn mit Einkommen gleichgeteilt wird, könnte man auch so eingreifen? Das habe ich häufig schon erlebt mit Gruppen ich glaube, der Spielanleitung steht das gar nicht entgegen und wird so weit passieren lassen. Also ich gucke einfach nur, dass es nichts ist, was jetzt die anderen herabwürdigt oder irgendwie zu so knechtet oder so. Und sonst ist das, ja, also wäre eine Regel, die wäre dann erlaubt. Allerdings, wenn, also wie gesagt, der Teamerin, jeder Teamer macht das anders. Ich würde das nicht einfach so sagen, ja, sondern würde jetzt ein bisschen in die Gruppe schauen und gucken, was jetzt ein Gespräch darüber losgeht und ob die Regel diskursiv sozusagen akzeptiert wird von den anderen Gruppen oder jedenfalls so mehrheitlich. Aber ein bisschen ist natürlich auch dabei Initiative. Also die Gruppe, die die Regel vorschlägt, gibt auch etwas vor da drin. Ne? Und man, also in aller Regel werden solche Regeln akzeptiert von den anderen. Genau. Kennen eigentlich viele dieses Spiel? So, wer kennt es? Eins, zwei, wenige. Oder mal gehört. Dann zu dem Spiel selbst, gibt es so noch Fragen? Oder wie das jetzt gespielt wird, könnt ihr euch jetzt direkt vorstellen. Ne? Ihr werdet mit fünf anderen zusammen. Man würde würfeln, vielleicht immer, wenn man selber dran ist mit Würfeln, noch so einen Schlachtruf von dem Team irgendwie so hin und vor. Oder so weit in der Art. Ne? Also gibt es so eine Dynamik von Spaß und auch ein bisschen gewinnen wollen natürlich. Die Regeln, müssen die von allen Teilnehmern anerkannt werden? Oder kann jetzt die erste Gruppe, die dann da über das Feld läuft, sagen, mit den nächsten Würfel zu gewinnen wir auf jeden Fall? Wäre das auch so eine Regel oder muss das eben in der Diskussion geklärt werden, ob alle dann einverstanden sind? Nee, also das muss es nicht, sondern sozusagen die Spieldynamik steht, das ist meine Interpretation. Die Spieldynamik steht im Vordergrund. In dem Fall würde ich erwarten, dass aber tatsächlich der Rest der Gruppe, der großen Gruppe, das unterbindet. Und dem würde ich dann Raum geben. Also da ist jetzt sehr stark eine Moderations- oder Gestaltungskunst gefragt, der Person, die das anleitet. Man kann auch daran etwas lernen, wenn sowas passiert. Also ich komme gleich zu den Themen, wie das dann ausgewertet wird. Die meisten, die gerne, die finden es besser, wenn es ein bisschen eine Dynamik erstmal gibt und nicht gleich so ein Ende findet. Aber rein von den Spielvorgaben her ist sozusagen, die Regel muss für alle im Spiel gelten und das ist schwammig sozusagen. Also so, könnt ihr jetzt den genauen Wortlaut nachgucken, da unterscheidet sich auch ein bisschen bei den beiden Anweisungen, wie das vorgegeben ist. Ich halte mich aber nicht so sehr daran, sondern mache das dann situativ und würde in dem Fall gucken, was passiert, sozusagen. Genau, jetzt gehe ich mal wieder so ein bisschen in die Draufsicht. Also was dann passiert, dynamisch ist eben Spaß, Wettbewerbscharakter, eine ständige Auseinandersetzung. Und dann gibt es eine Reflexion hinterher, ne? Also die kann auch zwei Stufen haben, also erstmal so einen unmittelbaren Gehalt der Übung und dann auch nochmal, wie sind hier Entscheidungen gefallen und so weiter im Ganzen. Was meiner Erfahrung nach im Vordergrund steht, sind so drei, also nach einer Abfrage, die man dann macht, wie ging es euch damit, seid ihr jetzt froh, dass ihr gewonnen habt oder traurig, dass ihr nicht gewonnen habt und seid, war das jetzt gerecht hier alles? Gibt es dann so vor allem drei Dimensionen, nach denen man das auswerten kann in Bezug auf Gesellschaft. Das eine ist so ein Wettbewerbscharakter des Spiels, also mit der Frage dann auch, leben wir in einer Gesellschaft, für die Wettbewerb typisch ist und wie fühlt man sich damit, also Konkurrenzgesellschaft. Ein zweiter Aspekt ist dann, sind dann die ungleichen Startpositionen. Also das hatte ich jetzt gerade ein bisschen unauffällig, aber wahrscheinlich ist es doch aufgefallen, die Startposition 1, 3 und 5 gewählt. Und dann durfte auch noch die Gruppe auf der 5 anfangen mit Würfeln. Das heißt, sie hatten ja wirklich einen Vorteil gegenüber den anderen Gruppen, schnell an die zumindest erste Schokolade zu kommen und die erste Regel zu formulieren. Also das ist sozusagen ein Vorteil, ein Konkurrenzvorteil. Und damit kann man sozusagen Chancengleichheit, Chancenungleichheit in der Gesellschaft auch zum Thema machen. Und eine dritte Sache, die auch sehr wichtig ist in der Auswertung, ist die Ambivalenz von Regeln. Also sozusagen, es haben ja alle Gruppen die Möglichkeit, irgendwann, wenn sie alle auch über die 8 gekommen sein, eine Regel formuliert haben, es sei denn, das Spiel endet vorher schon durch eine akzeptierte Regel von wir haben jetzt gewonnen, aber das ist unwahrscheinlich. Die Regeln stehen an der Wand, also die werden mitgeschrieben, die Gültigkeit wird auch immer überprüft, es wird darauf geachtet, ja, wenn jetzt mal bei den Gelben irgendwie alle, die draufkommen müssen, einmal in die Luft springen, irgendwie, dann muss das ja auch passieren, wenn man auf dem gelben Feld ist, deswegen sind die sichtbar. Und wenn man jetzt in die Auswertung geht, wäre da die Möglichkeit zu sagen, das Recht auch etwas Ambivalentes ist, ne? Also die Gruppen, die weiter hinten sind, können über Rechtsetzung, Regelsetzung auch ihren Nachteil ausgleichen. Aber die weiter vorne sind, können auch Regeln so formulieren, dass sie ihren Vorteil absichern gegenüber denen, die von hinten nachkommen. Als Beispiel sozusagen, ihr habt auch schon erlebt, dass eine Gruppe, die relativ weit hinten war, gesagt hat, ab jetzt geht der Spielverlauf andersrum, also gegen den Uhrzeigersinn, und damit hatten sie gewonnen sozusagen. Und ich war leider in einem anderen Team und wir wären fast dran gewesen und es war die einzige Möglichkeit, uns die Schokolade wegzunehmen, und das haben die geschafft. Das kann man dann auch nur noch sagen, super. Gut, die Ambivalenz von Regeln, ne? Also das lässt sich da auch ausschreiten. Was da drin fehlt in dem Spiel, wenn man das dann als Metapher für Gesellschaft benutzen wollte, wäre Klassenspaltung der Gesellschaft, ne? Also sozusagen, es ist ja ein Unterschied, ob man von Konkurrenz und ungleichen Startpositionen redet oder ob man sagt, weil du reich bist, bin ich arm, sozusagen. Also das, gut. Ich würde das mal jetzt damit belassen, sozusagen das Spiel und die Auswertung sozusagen zu skizzieren und dann mal auf so Fragen kommen, die ich eigentlich interessant finde an dieser Art Methode oder Methodik und auch konkret an der hier. Die erste Frage, die ich oft diskutiert habe mit Leuten, die methodenkritisch sind, ersetzt diese Simulation die Wirklichkeit? Also es ist ja eine Simulation. Wir könnten uns auch zusammensetzen und über unsere Ungleichheitserfahrungen reden, gleich sozusagen, ohne so ein Spielchen davor. Und wenn man jetzt fragt, ersetzt dieses Spiel oder ersetzt diese Simulation die wirklichen Erfahrungen, dann spontan die Antwort nein. Also würden wir alle wahrscheinlich zustimmen oder ihr sagen, nee, das ist doch was anderes, ob ich jetzt in einem Spiel am Schluss Schokolade kriege oder ob irgendwie ich aus einem Millionärshaushalt komme und deshalb alle Vorteile, die man so hat, haben kann, habe. Aber man kann auch sagen, oder muss eigentlich auch sagen, dass es wenn wir anfangen, über unsere Ungleichheitserfahrungen und Benachteiligungserfahrungen zu reden, dass es da Sprechhemmungen gibt. Also das ist sozusagen, es ist nicht so einfach, darüber zu sprechen, wo man selber benachteiligt ist, weil da so eine bestimmte Form von Scham existiert und die ist Folge von Hegemonie oder von herrschender Ideologie. Also sozusagen, wenn ich von zum Beispiel als Jugendlicher aus einem Haushalt komme, der von Hartz IV lebt, es ist nicht so einfach und es ist nicht cool, darüber zu reden, ey, wir sind Hartzis und so. Das gibt es dann doch, aber das ist sozusagen eine sekundäre Strategie. Erstmal ist es irgendwie klar, man ist damit unten und das ist niemand gerne. Diese Sprechhemmung ist umso größer, je stärker und länger andauernd die Benachteiligung ist. Also das habt ihr bestimmt auch in Gesprächen schon erfahren mit sozusagen anderen, die noch stärker als ihr oder jede von uns benachteiligt sind, dass da Schwierigkeiten sich zusammenballen im Sprechen darüber. Unter anderem aber auch wegen des ständigen Gefragtwerdens, wie fühlt sich das an. So, und ein drittes Hemmnis im Sprechen darüber ist auch, eigentlich braucht dieses Sprechen über Benachteiligung auch eine gewisse Vertrautheit mit dem Gegenüber. Also nicht jede kann oder niemand kann mit allen Leuten über alles reden, sozusagen. Und das Gegenbild dazu sind die Selbstoffenbarungsshows im Fernsehen, ne, wo Leute, die könnte man sich nochmal angucken, warum die anders funktionieren. Das muss uns jetzt hier nicht interessieren. In den Situationen, wo es sozusagen so ein gruppendynamischer Prozess ist, also die Leute sich erstmal so in einem Raum sind und miteinander direkt zu tun haben, in den Situationen braucht es eine gewisse Vertrautheit, um über solche Sachen zu reden. Gut, die Folgen dieser Sprechhemmung sind aus meiner Sicht also zum einen ein Verstummen, ein Schweigen, also gar nichts sagen, zum anderen Angeberei, sozusagen ein Umdeuten von Benachteiligung in Vorteil, also irgendwie, ach, Schule fand ich ungeil, da bin ich nicht mehr hingegangen. Und klar ist aber eigentlich, dahinter steht die Geschichte von rausgedrängt werden oder so. Ne? Also ein sich selbst ermächtigender Diskurs, der aber ein Schein ist. Oder dritte Möglichkeit vielleicht Illusionsbildung, also Glaubensstrukturen von irgendwie, ich gewinne bald in irgendeiner Spielshow oder ich gewinne im Lotto und dann habe ich ganz viel Geld und so. Ne? Also diese Art Ideologien. Und ich glaube, dass diese Art Spiel, also zum Beispiel konkret dieses Spiel, ein verbindendes Erlebnis ist, das diese Unvertrautheit überwindet und ermöglicht, über Benachteiligungen zu sprechen, weil es eben eine Dynamik setzt, weil ja Spaß drin drin vorkommt und es einfach Leute dadurch schon ins Gespräch bringt. Gut, eine zweite Frage, wie passiert das eigentlich? Also das habe ich im Prinzip gerade schon gesagt. Also aus meiner Sicht muss man dann sozusagen den Spielcharakter in den Vordergrund stellen, wenn man so eine Übung macht und einfach sagen, es geht hier darum, Spaß zu haben, es geht hier darum, nicht darum, irgendeinen Zweck zu erreichen und wir wollen, dass wir jetzt hier gemeinsam ein Erlebnis haben, ne, als Gruppe. Gut, und da ist dann sozusagen aus meiner Sicht das Zentrale, es auch wirklich als Spiel ernst zu nehmen, also nicht zu sagen, das ist ein Modell für oder daran können wir lernen das, sondern einfach zu sagen, wir spielen jetzt hier, da ist die Schokolade und so weiter. Gut, und dann ist aber trotzdem ja die Frage, was hier Übertragbarkeit auf die Gesellschaft genannt wird oder der Modellcharakter, der ja auch bei der Methodik selbst im Vordergrund steht. Wie funktioniert denn diese Übertragung oder dieses Modell oder so? Und das würde ich ja eben deutlich zurückweisen und zu sagen, nicht wir reden davon, dass wir das, was wir hier gemacht haben, übertragen, sondern wir haben jetzt hier bestimmte Erfahrungen gemacht im Spiel und die vergleichen wir mit anderen Erfahrungen, die wir anderswo gemacht haben. Und dabei entsteht ein neuer Lerngegenstand. Also das muss man dann aus meiner Sicht auch genau so benennen. Nicht einfach sagen, wir übertragen, sondern sagen, wir sind jetzt bei dem Thema, wie geht es in der Gesellschaft zu? Die Erfahrungen, die wir eben gemacht haben, können wir damit vergleichen, aber das ist nicht dasselbe. Und genau, und dann geht es um Erfahrungsvergleich und darum, Erfahrungen zu reflektieren. Jetzt ist die offene Frage aus meiner Sicht. Also ihr, ja. Ganz kurz, und das wäre sozusagen eine Möglichkeit, auch um sowas wie so eine Sprechhemmung oder sowas eben überhaupt also zu umgehen und ja. Da den Fallstrick gar nicht zu wählen, sondern eher, ja. Das ist sozusagen getrennt vom eigenen, individualisierten diskutiert werden kann. Ich weiß es nicht. Also so würde ich es ja gerade nicht machen, sondern ich würde sagen, wir haben jetzt hier im Spiel Erfahrungen gesammelt. Also die Teams, eins hat gewonnen, die Teams haben sich gegenseitig Regeln gesetzt. Und dann zu sagen, mit diesen Erfahrungen, diese Erfahrungen hier im Spiel, die vergleichen wir mal mit Erfahrungen, die auch wir selber anderswo gemacht haben. Und weil jetzt das soziale Band quasi aktualisiert wurde, weil durch das gemeinsame Spiel, glaube ich, funktioniert hat. Oder ist meine Erfahrung, dass es dann häufig, also die Chance gut ist, dass es funktioniert. Und das sage ich jetzt auch nicht gegen die Methoden. Also da ist zwar auch in den Beschreibungen sowas von Übertragung und von Modell und so weiter die Rede, aber gleichzeitig ist da auch drin angelegt, das Spiel als Spiel ernst zu nehmen und es als solches zu reflektieren. Also da wird auch immer gefragt, wie ging es denn euch jetzt damit? Wie findet ihr das jetzt gerecht, dass die Schokolade haben und ihr nicht? Waren die Regeln gerecht? Sind die gerecht zustande gekommen und so weiter? Also da wird das Spiel als Spiel reflektiert und nicht einfach sozusagen als... Und dann wird sozusagen im nächsten Schritt verglichen mit Erfahrungen. Was habt ihr denn sonst für Erfahrungen, wo ihr benachteiligt oder wo ihr ungerechte Situationen selbst erlebt habt oder beobachtet habt und so. Genau. Und die offene Frage, die ich habe, also die mich sozusagen wirklich immer selber umtreibt, ist, an welcher Stelle passiert dieses Verschieben des Lerngegenstands? Also sozusagen von dem, was wir jetzt im Spiel, womit wir uns im Spiel beschäftigt haben und in der Spielauswertung, hin zu dem neuen Lerngegenstand Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Das muss sozusagen bewusst gemacht werden, also muss man unbedingt benennen, sonst ist es Manipulation. Und die Leute lernen nichts, also wenn man das nicht macht, glaube ich. Aber man kann nicht so gut sich von vornherein hinsetzen und sagen, also wir machen heute, wir werden jetzt hier ein Spiel haben, da werden wir viel Spaß haben und da gibt es auch Schokolade und hinterher werden wir uns mit Gerechtigkeit in der Gesellschaft und da haben wir dann einen neuen Lerngegenstand und so. Also diese Art Diskurs kann man nicht im Vornhinein führen und gleichzeitig ist der aber als Benennung, als Diskurs auch wichtig, weil es sonst eben eine Entmündigung oder eben nicht eine Ermächtigung ist oder ein zu einer besseren Kontrolle der eigenen Lebensbedingungen führt. Gut, und diese offene Frage sozusagen, die treibt mich selber immer um und alle, die ich kenne, so, also die jedenfalls nicht so einfach methodengläubig sind und ihren Tag sozusagen, ihre Projekttage oder so planen mit die Methode, die Methode, die Methode, sondern die sozusagen Probleme haben, die sie da umtreiben. Alle fragen sich, an welcher Stelle kommt sozusagen dieser aufklärerische Impuls oder sozusagen dieses Offenlegen der eigenen Motivation. Und das, glaube ich, ist eine Frage, die ständig im Fluss bleiben muss. Oder vielleicht habt ihr da Vorschläge dann. Also, das wäre jetzt, was ich zu der Methode sagen wollte. Und genau mit der Frage könnten wir weitermachen. Also, ich beziehe mich jetzt nicht exakt auf das, was du beschrieben hast, sondern auf das, was ich als Konzeptbezapfter genannt habe. Mhm. Weil da nochmal, also einfach etwas stärker, als du es beschrieben hast, dass da eine Aufgabe, in der ganz klar darum geht, die Widersprüchlichkeit der Argumentation der einzelnen Teilnehmenden in Dialogsituationen herauszustellen. Und das wirklich ein ziemlich hartes Stechen ist. Also in der deutschen Adaption ist es schon etwas sanfter als im israelischen Original, aber es ist meines Erachtens ein sehr hartes, weil man eben Leute wirklich auf ihre Widersprüche stößt. Und insofern, ich habe diese Methode auch mal angewandt, aber ausschließlich an einem Seminar, das ich als Bezapfte ausgeschrieben habe und wo ich vorher in der Beschreibung die Methode beschrieben habe, also jetzt nicht speziell hier, sondern die Methode Bezapfte, und auch dort im Einstieg mir nochmal ganz klar auch immer herausgestellt haben, dass das eine harte Methode ist, die sich von den üblichen Methoden unterscheidet und dass immer danach, also Übung, Reflexion und am Abschluss nochmal wirklich das Auffangen von allem, was aufgebrochen sein könnte, was ich finde, was zum Teil bei der Methode jetzt auch dazu wenig passiert. Also, da habe ich schon einen Eindruck, dass auch die Leute allein gelassen werden, dem, was dort passiert. Weil diese Übertragung natürlich da ist, aus dieser Aktivität, die hier ist, der Reflexionsrunde, wo man sich die Widersprüchlichkeiten der Argumentationen dort hat und natürlich die Übertragung da ist, also eine Verbindung hergestellt wird zu, gibt es irgendetwas auch als gesellschaftliches Phänomen, und für einige dann relativ klar auch eigene Verstrickung in Privilegierungen zutage treten und da tatsächlich viel passiert. Und ich finde, also der Schutz muss sein, das vorher wirklich offen zu legen, was man dort macht. Darf ich mal fragen, was das für eine Zielgruppe war? Die Idee, ich hatte, das war ein Gewerkschaftsjugendseminar mit ausschließlich schon irgendwie Aktiven. Mhm. Also es war frei ausgeschrieben, aber es haben sich da fast ausschließlich schon Aktive gemeldet. Ich kannte auch so viele Teilnehmer. Mhm. Also es waren eine Teilnehmer, die politisch oder von ihrer gesellschaftlichen Reflexion her schon geübt waren. Schon ein. Weil jetzt, also das Dilemma, was du dargestellt hast, das sehe ich vor allem bei Jugendlichen zum Beispiel aus Schulen, mit denen man so eine Schule macht. Mhm. Also die, also wo man das jetzt wahrscheinlich nicht so ausschreiben könnte. Mhm. Ich würde das nur niemals mit Menschen machen, die sich nicht freiwillig dazu gemeldet haben. Mhm. Also ich kenne einen Haufen Leute, die jetzt so einen Schulprojekttag machen, wo nicht die Teilnehmer alle freiwillig dabei sind. Also die freuen sich dann zwar, dass die Schule an dem Tag ausfällt und sie stattdessen mehr spielen, aber freiwillig würde ich das nicht nennen. So. Hm. Ich glaube, es ist noch eine Meldung. Wenn man jetzt gerade in Freiwilligkeit kommt, habe ich mit dieser Teamrolle an sich einfach ein viel grundsätzlicheres Problem, wenn ich das mal irgendwie in dem Moment in eine Autoritätsrolle reinkommt, dass man anderen Leuten sagt, was sie tun sollen, dass man Ziele vorgibt, dass man anderen Leuten sozusagen allein durch die Spielenden auswählt, vorgibt, was sie lernen sollen, dass man irgendwie sagt, meine eigene Vorstellung von der Welt ist richtiger als eure und ich will, dass ihr auch so denkt. Wobei ich mich eigentlich relativ unwohl fühle. Mhm. Da hinten war noch. Also das ist ungefähr anknüpfend an das, was du gerade gesagt hast. Mich würde interessieren, wie du deine Rolle verstehst als Team in dem Zusammenhang. Hm. Möchtest du erst antworten eigentlich? Ja, oder so? Dann antworte ich mal da, also zumindest auf die Frage, je nach Kontext ganz unterschiedlich. Also ich arbeite auch in Kontexten, wo, also von zum Beispiel, wo solche Schulprojekttage oder in bei Auszubildenden in der Ausbildung durchgeführt werden. Da ist meine Rolle anders als bei der Herrn Panke. Also bei der Herrn Panke sind freiwillige Teilnehmende, die sich für Seminare anmelden zu den Themen. Und da ist sozusagen der Grad der Mitbestimmung, wir werden ja darauf noch kommen, also der gemeinsamen Bestimmung des Lerngegenstandes ungleich höher als jetzt an einer Schule. Und auf das andere, problematischere sozusagen zurück, da ist mir so die, also da bin ich selbst jemand, der sich ständig selber befragt, ne? Also sozusagen, und nicht, komme mir da nicht festgelegt vor, als, aber gleichzeitig bin ich in bestimmten Rollen und Rollenzwängen drin, so. Und das Wichtige, was ich wichtig finde, ist, das immer zu reflektieren. Und ein Haufen Lernvorgänge sind unfreiwillig. Es gibt jede Menge defensives Lernen, um mal jetzt bei dem kritisch-psychologischen Begriff zu bleiben. Es ist aber auch in Anordnungen, die erstmal autoritär strukturiert sind. Was das genau dann alles im Einzelnen heißt, muss man dann gucken. Auch in solchen Anordnungen kann expansiv gelernt werden. Und das ist einfach mein Ziel, da etwas zu ermöglichen. Damit will ich mich jetzt aber nicht, wirklich nicht als Gutmensch sozusagen, ich tue doch nur mein Bestes für die armen jungen Leute, das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern das Wichtige ist, dass man gerade diese strukturellen Begrenztheiten andauernd reflektiert und dass man die Grenzen offenlegt. Dass sozusagen, ich habe bestimmte Sachen in so einem Schulprojekttag, die ich nicht tun werde, also ich werde da keine Noten vergeben, also auch wenn sonst die Schule sagt, wir arbeiten nicht mit euch zusammen, dann würde ich sagen, na gut, dann nicht. Aber gleichzeitig kann ich nicht sagen, okay, wenn ihr gar keinen Bock habt, dann müssen wir das jetzt ausfallen lassen. Das kann ich nicht. Und das kann ich aber offenlegen, dass es so ist. Und dann wird sozusagen der Zwang, der da herrscht in so einem System wie Schule, nicht dadurch nicht abgeschafft, aber er wird begreifbar. Und in dem Sinne verfügbar, dass man sozusagen dann sich Strategien des Umgangs damit gemeinsam überlegen kann. Also so ungefähr ist deine Antwort. So. Und das ist aber nochmal eine andere, also sozusagen die andere Frage ist ja noch die, sozusagen generell mit der Haltung, das ist jetzt deine Frage, wie gehe ich denn als jemand mit einem Wissensvorsprung in einen Bildungsvorgang hinein? Und die würde ich gerne gemeinsam diskutieren. Also da muss ich jetzt nicht nur drauf an. Also ihr habt dazu eine Meinung, ne? Aber können wir doch mal ein bisschen zusammen hin und her. Es waren noch zwei Minuten. Also dazu vielleicht gerade anknüpfend, hatte ich gerade den Impuls, also auch gesagt, dass sozusagen gebe ich ein Ziel vor und Inhalte und so. Und für diese ganzen Methodenbaukästen gibt es ja dann immer diese Zirkusziel, Inhalt, Methode und so. Und aus diesem Social Justice-Bereich und so habe ich das irgendwie kennengelernt, dass man eigentlich keine Ziele mehr vorgibt. Also ich würde auch insgesamt deshalb dann eher sagen, sozusagen eher über die Seite zu gehen, Inhalte, Themen, die man diskutieren möchte, vorzugeben, aber keine Ziele. Also überhaupt auch nicht mehr. Die Methode zielt darauf ab, dass das und das und das gelernt wird oder so. Das wäre gerade so eine Perspektive, die ich zumindest in meiner Bildungsarbeit immer versuche, irgendwie überhaupt rauszunehmen. Und sozusagen, das wäre jetzt so der andere Punkt, also dieses Dilemma sozusagen, was du angesprochen hast, wie kommt man aus diesem Dilemma raus mit so einer Übertragung von so einem Lerngegenstand? Wäre jetzt so mein Impuls oder meine Frage, geht das nicht auch so, dass man es dann immer gleich auch nochmal problematisiert, also sozusagen im Rahmen der Methode oder im Rahmen des Spiels oder am Ende des Spiels sozusagen auch gleich wieder die ganzen gemeinsam die Fallstricke des Lernprozesses, das gemeinsam wieder erarbeitet. Also sagt so, jetzt haben wir das und das alles gemacht und jetzt haben wir das und das verglichen und so. Und welche Vereinfachungen oder welche Stereotype oder wo sind jetzt unsere Grenzen oder wo war auch das jetzt gerade schon wieder problematisch? Aber da wäre natürlich auch wieder die Frage, sozusagen, ist das nicht zu viel so? Erstmal zu sagen, wir lernen das und dekonstruieren es danach gleich wieder. Aber das wären so Impulse zu so einer Haltung, die ich da. Du hast noch eine Frage? Ja, also ich kann mich gerade auch gar nicht, oder ich verstehe mich, glaube ich, auch gar nicht so, wie du gerade die Rolle von Bildungsarbeit beschrieben hast. Ich finde eher, es geht viel um Ermöglichen von Räumen und um Reflexion und um Begleiten in einer Form. So. Und ich finde das, was du eben gesagt hast, für mich, oder das ist ein Punkt, an dem ich gerade viel bin, was ich super spannend finde, auch dieses in Schule gehen. Und heute Morgen wird es ja immer so gesagt, Schule normalisiert defensives Lernen so. Und das finde ich ein Knackpunkt da immer wieder. Also ich sehe schon Möglichkeiten, in Schule ein Seminar zu machen und trotzdem Freiwilligkeit zu thematisieren und auch ein begrenztes Maß an Teilnehmen sich rausziehen und so zu ermöglichen, das auch klar zu machen vor der Instanz und so von Lehrenden. In Uni ist das ja genauso, wenn ich da ein Seminar mit Studierenden mache, ist es ja genauso, dass ich da, dass es eine Teilnahmeverpflichtung gibt, dass es irgendwelche Credit Points oder so zu sammeln gibt. Und also ich finde, dieses Freiwilligkeitsthema taucht ja auch nach. Also immer mehr auf. So. Und ich finde das Spannende, wenn die Schule so defensives Lernen normalisiert und ich da reinkomme und eigentlich den Anspruch habe, ein anderes Lernen zu ermöglichen, also das finde ich jetzt sozusagen so ein Dilemma oder so, so schwer, weil ich gehe da rein und da herrscht es so vor, das ist so mächtig und auch so eine Verinnerlichung von so einer Lernform, dass ich ich finde es total schwer, da was, also ich finde oft, dass die erstmal ganz, ganz viel Raum und Zeit braucht, überhaupt sich über eine gemeinsame Lern, oder über die Möglichkeiten zur Verständigung oder so. Ja, also, und da finde ich aber auch, es ist auch total wichtig, trotzdem in die Schule reinzugehen und genau da auch irgendwie was anderes zu eröffnen. Aber es ist, finde ich, bleibt immer auch ein bisschen schmerzhaft irgendwie. Mhm. So ein bisschen, finde ich, daran anschließend ist die Frage ja, für wen ist da was schmerzhaft? Und da drin steckt, finde ich, die Frage, was ist denn eigentlich mit den Zielen gemeint? Weil natürlich würde ich auch sagen, wenn die Schule diese Funktion hat dann, und sage gleichzeitig, Schule als soziales Verhältnis ist umkämpft, dann würde ich ja den Schluss ziehen, ich gehe da rein. So, jetzt ist natürlich die Frage, ob ich die Schule als Institution, wie sie funktioniert, über diejenigen, die eh dahin gezwungen werden, erreichen kann, zu verändern. Oder ob ich das irgendwie anders machen muss. Aber was ich halt so interessant daran finde, ist bei dieser, ich mache das mal so ein bisschen karikaturenmäßig, so dieses, wir wollen Prozesse anstoßen, wir wollen unterstützen, Ziele nicht vorgeben und so weiter und so fort, ist die eine Seite. Die andere Seite ist ja die, zumindest in dem Moment, wo man sagt, was bei uns auch immer heftig umstritten ist so, und wir uns da immer auch auf Kompromisse einigen, aber es halt natürlich da drin steckt, wir haben natürlich politische Ziele. Und das Schwierige ist zu sagen, wie formulieren wir unsere politischen Ziele in so einem Kontext von, in der Helen Panke, erstmal einer freiwilligen, bedürfnisorientierten Jugendbildung, wo die Leute sozusagen auch sagen, wir wollen gerne ein Seminar zu dem und dem Thema machen, beziehungsweise wir finden das Thema spannend, dann kommen sie dahin so. Das ist halt sozusagen das ist erstmal eine relativ komfortable Ausgangslage, weil wir dann tatsächlich sagen können, was sind so die weitergehenden Ziele, dass Leute zum Beispiel ähnliche politische Projekte gut finden, dass sie sich als ganz platt gesagt Teil einer sozialen Bewegung begreifen, was auch immer, macht natürlich das gemeinsame Arbeiten und die Offenlegung von, warum ist es dann sinnvoll, das und das von Luxemburg zu lernen, das und das von den und den Konzepten sich anzugucken und so weiter, das geht dann viel stärker. Aber es geht natürlich auch nicht, ohne dass ich sage, mein Interesse ist, dass viel mehr Leute Teil der linken sozialen Bewegung werden. So. Das kann ich auch offenlegen. So. Und die Form ist dann sozusagen ein bisschen die Frage, wie man dann mit den Leuten besprechen kann. Aber ich kann nicht sagen, also ich persönlich nicht, ich möchte irgendwelche Prozesse anstoßen. Nee, ich will schon bestimmte Prozesse anstoßen, um es mal so karikaturenmäßig zu sagen. Und um diese Frage, genau, nee, ich wollte dir auch gar nicht unterstellen, dass du das nicht willst, sondern einfach nur um zu sagen, Social Justice Learning als sowas, was keine Ziele vorgibt, heißt ja nicht, dass die Leute das nicht sich überlegt haben mit einer bestimmten Perspektive. Und das ist so ein Punkt, wo wir ganz oft irgendwie überlegen, wie bezieht man das eigentlich mit ein? Oder überträgt sich das bis in die Methoden hinein, sozusagen, platt gesagt? Ja, ich wollte noch sagen, mir geht es nicht so stark um Bindungsunterschiede. Also Bindungsunterschiede gibt es halt immer wieder und das lässt sich nicht vermeiden, auch wenn dadurch teilweise schon auch leichte Hierarchien entstehen. Aber das erlebe ich noch nicht als so schlimm, wenn man damit gut umgeht. Was ich so unangenehm finde, ist gerade, dass man mal so in den Bereich von Schulprojekten reingeht. Also ich kenne es jetzt vor allem vom Netzwerk für Demokratie und Courage, dass man dann halt in die Klasse reingeht und sozusagen sagt, ich mache jetzt das und das mit euch und ihr macht jetzt mal, was ich sage. Also dass man sich ganz krass einfach in eine Autoritätsrolle reinbegibt, dass man die Führung über diese Gruppe übernimmt, und zwar ohne die Gruppe vorher zu fragen, ob das für sie jetzt in Ordnung ist, sondern man geht einfach rein und macht das. Und das finde ich eigentlich nicht okay, obwohl ich es teilweise auch schon gemacht habe. So, und es sind ja nicht mal Leute, die sich das hätten ausruhen können. Also gerade bei freiwilligen Sachen können die Leute ja sagen, sie bleiben weg. Aber gerade bei so Schulprojekten können sich die Leute das ja nicht mal ausruhen. Sie könnten ja nicht mal ausbrechen, wenn sie es nicht wollen. Das Einzige, was sie machen könnten, wäre eine Diskussion anzustoßen, was aber extrem hochschwellig ist. Also da muss jemand schon was richtig nicht passen, bevor er sagt, ich mache jetzt nicht mehr mit oder ich stoße jetzt eine Diskussion an. Und das finde ich sehr unangenehm. Darf ich da kurz noch mich anhängen? Und wenn man die Leute fragen würde, in einem Teil der Fälle, würden sie dann sogar diesen Lerngegenstand ganz sicher zurückweisen. Also gerade wenn es jetzt um Antirapädagogik geht, das ist ja, was jetzt Netzwerk auch viel macht, wo dann immer die Lehrer, also da kommen ja auch oft die Projekttage so zustande, dass die Lehrerinnen einen Bedarf feststellen und dann mal so anrufen, hier muss mal, und dann kommt man dahin und die den Bedarf haben, wollen ja nun gerade gar nicht Antirap bespaßt werden. Und dann wundert man sich eben, warum die Leute da sitzen und mit den Handys spielen, aus dem Fenster gucken und warten, bis der Tag vorbei ist. Ne? Also das ist ja tatsächlich auch in der Arbeit selbst, die scheitert ja dann. Also sozusagen, Man kann da natürlich einen Tag voller Beschäftigungen machen, wo alle es auch schön haben irgendwie, aber wo nichts mit den Zielen passiert, die auch vorgegeben sind oder so. Ne? Also weil die müssen scheitern in dieser Lernerneuerung. Ich wollte aber noch einen kurzen Schlenker noch mal ein bisschen halb zurück machen. Also ich finde, dass es doch noch wichtig ist, zwischen diesen Lernformen und der Lernanordnung zu unterscheiden. Und das mit der Schule, die defensives Lernen also normalisiert, dass das sozusagen als Ergänzung braucht, auch die Momente, die wahrscheinlich alle von uns erlebt haben in der langweiligen, stupiden Schule, wo es aufblitzte und wo wir expansiv gelernt haben, weil irgendetwas gerade total spannend war und uns ermöglicht hat, da richtig reinzugehen und was zu entdecken. So, ne? Und das kann für jede unterschiedlich sein. Mal ist es der Wecker, dass man jetzt endlich weiß, wie der funktioniert oder irgendwas sozusagen. Und das heißt, in der autoritären Lernanordnung ist auch trotzdem gelegentlich jedenfalls momenthaft ein expansives Lernen möglich. Und ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn man die Anordnung selbst thematisiert und sagt, irgendwie das und das ist so und so, weil dann sozusagen, dann wird auch der Moment des Gestaltenwollens stärker ins Spiel kommen. Also dann werden auch Schüler sagen, ja, Sie erzählen uns hier mit den 45 Minuten, aber warum machen wir es denn dann nicht anders? Und so, und dann wird dieses drängende Selbstgestalten wollen in den Vordergrund kommen. So. Aber bei Antira-Sachen sieht es dann nochmal anders aus. Also sozusagen, da muss das anders funktionieren. Ne? Also. Du hattest dich gemeldet. Also, mir geht vieles durch den Kopf, ja, aber es war eher eine spontane Reaktion zu dem, was du gesagt hast. Also so die Frage nach eigenen Zielstellungen, die sozusagen über allem drüber schweben und dann an die Leute angeheftet werden sollen. Was mich an so einer Vorstellung irgendwie stört und beunruhigt, ist sozusagen der missionarische Eifer. Also wo dann für meine Begriffe die Leute, mit denen ich zu tun habe, irgendwie untergebuttert werden. Und das ist so eine Sache, damit kann ich mich nie anfreunden. Das ist nie mein Ding und damit will ich nichts zu tun haben. Weil ich selber solche Erfahrungen gemacht habe in Bildungsarbeit, und die für meine, also für mich als Mensch unangenehm und schlecht waren, sag ich mal so. Und ich frage mich gerade, also vielleicht können wir die Begriffe schlicht und einfach, die so im Raum stehen, mal ein bisschen präzisieren. Also was sind die Vorstellungen, wenn ihr von Lerngegenstand zum Beispiel sprecht? Also ich habe gerade so überlegt, was ist das für mich? Was ist das zum Beispiel in meiner Arbeit, wenn ich auf Lehrerinnen und Lehrer treffe, mit denen ein Thema zu verhandeln hat, zum Beispiel Rassismus oder so, was ist dann dort der Lerngegenstand? Und für mich ist es zumindest so, dass ich sagen kann, wir haben eine gemeinsame Schnittstelle, die ich unsere Erfahrung nennen würde, und diese Erfahrung, die gilt irgendwie sichtbar zu machen, und das ist dann die Verhandlungsmasse, das generative Thema oder wie man das dann nennt, zu dem eben jeder und jede was zu sagen hat. Egal erstmal was. Und diese Form der Aufmerksamkeit zu erzeugen, da hinzukommen, da denke ich, das ist wirklich nie einfach, weil, und das ist so ein Punkt gewesen, wo ich so das Gefühl habe, dass es natürlich auch von Seiten der Leute, auf die ich zum Beispiel jetzt als Teamer treffe, eine bestimmte Erwartung an den Lernseiten haben. Also es gibt durchaus die Erwartungen, in dem Fall jetzt aus meiner Erfahrung mit Erwachsenen heraus, dass sie eine gewisse Beschulung wollen. Und ich denke, dass es in dem Fall auch sinnvoll ist, dem in einer gewissen Form nachzugeben. Wie das aussieht, das ist zu verhandeln. Gleichzeitig ist es aber eben so, dann versuchen, Brücken zu bauen, genau zu den Punkten, die ihr eigentlich beschrieben habt, wo es dann in der offenen Bereich reingeht, wo man dann eben gemeinsame Erfahrungen versuchen kann zu erzählen und vielleicht einige teilt, aber eben dort Widersprüche deutlich werden, wo man dann auch Kritik üben kann. Die aber jetzt nicht nur von mir jetzt in meiner Rolle als Teamer geäußert werden können, sondern eben auch von den anderen Leuten, die daran teilnehmen. Und das, was ihr so vorgestellt habt, so im Spiel, ich kann mich mit Spielen immer nie wirklich anfreunden, das ist nie so meine Welt, da bin ich vielleicht ein bisschen zu verklemmt oder was auch immer, aber das ist interessant, dass ihr das so macht und das so als eine Brücke nutzt für solche Themen zu platzieren. Ich versuche, das mal anders zu machen. Ja, ich denke, wir müssen kurz entscheiden, wie wir weitermachen. Janik, du hast mir schon signalisiert, du würdest gerne noch was dazu sagen. Du wolltest, du hattest dich auch noch gemeldet. Ja, vorhin? Nee? Okay. Ob wir vielleicht jetzt einsteigen, weil es auch darum nochmal um die Frage gegen Begriffe, die jetzt im Raum stehen, mal zu klären wirklich, ob wir vielleicht mit dem Konzept anfangen und einsteigen. Wir haben jetzt nämlich noch eine halbe Stunde, wenn es für euch so in Ordnung ist. Wenn wir die Diskussion jetzt hier dann sozusagen verschieben auf nach dem Konzept. Ja? Gut. Gut. Jetzt muss ich mich kurz umstellen, weil ich eigentlich gerne was darauf antworten wollte. Zumindest das Missverständnis aufklären, weil mein Punkt war ja genau eben nicht zu sagen missionarischer Charakter, sondern zu sagen, wenn ich Ziele habe, dann kann ich die nicht verheimlichen. Aber ich kann die Ziele auch nicht, ich kann jetzt auch nicht sagen, ich nehme eine Methode, schiebe den Leuten unter der Hand meine Ziele durch, sondern ich sage und erkläre und lege offen, was ich damit will. Und dann können die Leute sagen, mache ich mit oder nicht, aber dann wissen die, worauf sie sich einlassen. Und was du auch gesagt hast, ich gehe auch, wenn ich denke, da ist ein Vortrag zu, was weiß ich, kritischer Psychologie irgendwo in Berlin und dann wollen die Leute mir das spielerisch beibringen, dann sitze ich auch da und denke, sag mal, spinnt ihr, ich will einen Vortrag hören. Also das mit den Lernformen, das ist ja gar nicht so, dass das nicht auch eine vernünftige Art ist, sagen zu können, ich lerne auch darüber, dass mir Leute mal eine halbe Stunde irgendwie mich zutexten. Das finde ich sehr persönlich auch ganz gut so. Also das ist damit auch noch nicht, wollte ich nur kurz nochmal sagen, weil das mit dem Missionarsding, da bin ich völlig auf deiner Seite zu sagen, das ist ja genau das, warum wir versuchen, diese Fragen zu stellen, bringt deine Methode was oder wie geht das dann mit den Zielen? Und mein Argument war dann nur zu sagen, das muss explizit sein, irgendwie an irgendeiner Stelle. Okay. Genau. Kann ich sehr schön, schön. Mache das mal so, wir haben sozusagen ein paar Kopien von dem Konzept mitgebracht. Das ist sozusagen erstmal der Stand intern bei uns in dem Kreis und in dem Sinne auch noch nicht offiziell, also wir besprechen das bei der Helm Panke im Vorstand noch und das ist jetzt sozusagen kein Beschluss um nichts, aber für euch mal so den Stand der Debatten, wie der bei uns im Jugendbildungskreis geführt wurde. Und ich würde das so skizzenhaft ein bisschen euch referieren. Allerdings würde ich sagen, damit das nicht zu lang wird oder zu ausführlich, an Punkten, die euch interessieren, steigt ein, unterbrecht mich, stellt Fragen und dann können wir an den Punkten ein bisschen länger bleiben, dann weitergehen und so weiter. Sollen wir das so machen? Wäre das in Ordnung? Genau. Genau. Also es sind nicht so viele, ihr könnt zusammen reingucken und es auch mitnehmen und im Zweifelsfall uns hinterher auch nochmal fragen, dann können wir euch das auch noch zukommen lassen. Also das Konzept ist so in etwa, ist sozusagen eine Art von Konsensvorschlag und Kompromiss auch innerhalb unseres Kreises, wo auch teilweise gerade auch was Methoden angeht, die Meinungen auch sehr weit auseinandergehen. Es gibt auch Leute, die versuchen, gar nicht mit Methoden zu arbeiten, dann Leute, die sich mehr darauf einlassen und so weiter und so fort. Insofern ist das ein Kompromisspapier. Und kurz, was bedeutet, gar nicht mit Methoden zu arbeiten? Was wäre keine Methode? Wenn man es, also gar nicht im engeren Sinne mit solchen Methoden zu arbeiten. Das heißt natürlich schon, dass die Leute sich, also das heißt dann nur inhaltliche Vorschläge machen, für ein Seminar, für einen Ablaufplan und eine technische Moderation zu machen. Das heißt sozusagen keine Methoden. Das heißt Methode-Diskussion. Ja, wenn man so will, Methode-Diskussion. Ich finde nur, eine Diskussion ist keine Methode. Also man kann Diskussionen methodisch planen, aber nicht jede Diskussion ist eine Methode. Aber egal. So. Ausgangspunkt, also nur zwei, drei Sätze zum Ausgangspunkt, ist, dass wir uns zum einen natürlich so eine Praxis von Jugendbildung haben, auch aus unterschiedlichen Kontexten und in unterschiedlichen Bereichen. Zum anderen auch, dass wir teilweise so inhaltlich-theoretische Auseinandersetzungen mit der Frage haben, was ist eigentlich eine emanzipatorische Bildungsarbeit? Also geht das, gibt es das, macht es Sinn davon zu sprechen oder ist das nur so ein Anspruch? So, das ganz kurz nur, um so den Ausgangspunkt zu skizzieren. Wir wollen sozusagen auch nicht einfach nur den Jugendlichen Themen näher bringen, sondern die Themen und Arbeitsweisen, die wir aufstellen, auch systematisch auf gesellschaftliche Praxen und Verbindungen zum Alltag beziehen. Das heißt, sowohl Praxisformen von und innerhalb von sozialen Bewegungen mit aufgreifen, debattieren, zur Diskussion stellen und auch sowas wie Lernformen, Lernmöglichkeiten und so weiter mit aufnehmen. Und in der Art und Weise, wie das dann funktioniert, das müssen wir dann gleich nochmal konkreter diskutieren. Aber das ist sozusagen unser Ausgangspunkt. Dazu greifen wir dann auf, zum Teil auch auf aktuelle Gesellschaftsanalysen, auf Debatten in der Linken zurück. Und haben natürlich sozusagen auch einen Vernetzungsanspruch mit anderen Leuten, also mit dem Jugendbildungsnetzwerk in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, im Gesprächskreis Politische Bildung, im Arbeitskreis Kritische Pädagogik, um so ein paar zu nennen, oder eine Reihe an so linken Jugend- und Jugendbildungsverbänden, zum Teil auch diese gewerkschaftliche Bildungsarbeit, die ihr auch schon erwähnt habt. Das sind so Bereiche, die wir entweder kennen und oder mit denen auch uns austauschen, vernetzt zusammenarbeiten. Genau. Ziel unserer Bildungsarbeit ist, Jugendliche in ihrem politischen Handeln zu unterstützen und das auch tatsächlich erstmal in dieser Engführung. Ich sage das noch gleich, dass das auch weiter gemeint sein kann. Wir versuchen, dass die, also so ganz schematisch gesprochen, ich kann jetzt nicht im Einzelnen ausführen, aber schematisch gesprochen, läuft es in einem Idealfall so, dass eine Gruppe, zu der wir bereits Kontakt haben oder Leute, die irgendwie unseren Kreis kennen und so weiter, sagen, wir haben aus unserer Praxis oder auch aus dem theoretischen Interesse das und das Problem oder die und die Fragestellung. Wir würden gerne mit mehreren darüber sprechen und ein Seminar im Zweifelsfall dazu machen. Wie kann das laufen? Wie können wir das bewerkstelligen? So, und für uns sind damit dann sozusagen zwei Sachen verbunden. Das eine, was sind die theoretischen und inhaltlichen Sachen, die dafür interessant fänden? Das ist natürlich so, dass das unser Ausschnitt ist von dem, was wir dann interessant finden und den Leuten vorschlagen. Und zum anderen, was ist denn eine Art und Weise, den Lerngegenstand zu bestimmen und die Lernprozesse zu organisieren? Also in was für eine Art und Weise, welche Form, Vortrag, Text, Lektüre, Seminar, Referate, whatever. Das heißt auch, dass wir mit den Leuten sozusagen Ausschnitt von Lern- und Bildungsprozessen haben, so, der auf eine bestimmte Art und Weise dann gestaltet werden kann, aber wo auch klar ist, es kann sein, dass wir den nur anstoßen oder in einem gewissen Sinne weiterführen, im besten Fall sogar katalysieren, aber wir sorgen nicht dafür, dass die Leute das in ihren Kontexten dann selber sozusagen mit uns zusammen weiterführen, sondern dass sie dazu selber in der Lage sind, das zu tun. Wir haben uns das so ein bisschen, um das konzeptionell versuchen zusammenzufassen, unsere Arbeit lehnt sich so ein bisschen an solche Konzepte an wie Community Organizing. Das heißt also so an community-orientierten Politikformen so eine bestimmte Art von Leute zusammenbringen, Ideen und Felder zeigen, wie ist die politische Landschaft bestellt. In Berlin zum Beispiel haben wir auch mal in einem Seminar gemacht, wo klar ist, dann weiß man plötzlich, mit welchen Gruppen man sprechen kann und so weiter und so fort. Community Organizing ist noch stärker, so genau, ist so stärker noch mit, wir gehen zu den Leuten hin und sagen, ihr müsst unbedingt und wir machen das eher sozusagen mit einem Angebotscharakter und nicht im Sinne von, also Community Organizing hat manchmal sozusagen auch so harte Anquatsch-Momente drin, die wir sozusagen gar nicht haben. Also die gehen da teilweise, weil es halt in der Nachbarschaft ist, gehen die halt, klingeln die Leute aus dem Haus und sagen, hey, ihr müsst eigentlich mal und so. Genau, und was darin aber total zentral ist, ist, dass das Organisieren der Leute darin einerseits was ist, was uns natürlich total gut gefällt, das können wir aber nicht als von uns gesetztes Ziel denen aufhalftern, weil es auch passieren kann, dass die Leute merken, für das Seminar können wir super zusammenarbeiten, kontrovers diskutieren, aber politisch müssen wir nicht unbedingt zusammenarbeiten. So. Und da die Zeit noch ein bisschen kurz ist, würde ich ein bisschen noch auf Lernbegriff und Lernkonzept eingehen, was bei uns dahinter steckt. Okay? Geht es euch zu schnell oder so? Ansonsten unterbrecht mich. Nur wie gesagt, wenn ihr Diskussionsfragen habt oder Punkte, wo ihr sagt, spinnt ihr oder was auch immer, einfach rein. Ich würde gerne ein Zitat, das steht auch in dem Konzept drin, bringen, weil das so ein bisschen diese Widersprüche oder die schwierige Ausgangslage charakterisiert, von der wir ausgehen. Und zwar ist das von Christina Keindl. Das ist bei euch, aber wenn ihr es habt, auf Seite 2. Und Hattest du eine Frage? Wolltest du? Ja, also ich habe jetzt gerade bei dem vorhergehenden Punkt bin ich hängen geblieben, ein Stück Bestimmung des Lerngegenstandes. Ich weiß nicht, vielleicht nervt es auch, aber ich muss halt einfach sagen. Was mich interessieren würde, ist so, ihr habt hier in dem Papier was Schönes geschrieben, was mich anspricht. Ja? Und zwar, wenn es darum geht, einen gemeinsamen Lerngegenstand zu bestimmen, dass man das in der Form von einem kritischen Dialog tut. Und dieser ist beschaffen, so wie ihr das beschreibt, sozusagen von einer gegenseitigen Form des Lernens. Das bedeutet, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass sozusagen die lernende Person sich eben nicht nur als der Lehrer, der irgendwie Wissen zu vermitteln hat und irgendwo dichte Köpfe bestückt, selbst sozusagen was lernt. Mich würde interessieren, was das für euch konkret bedeutet, welche Erfahrungen ihr damit macht, was sozusagen die Dinge sind, die ihr lernt. Sowas halt. Wollt ihr darauf was sagen? Ja, also ist doch in jedem Fall anders. Also wie je nachdem, mit welcher Gruppe wir da zusammenarbeiten, die haben ja ihre Praxen. Die bringen sie ein irgendwie und da ist jede Menge neu sozusagen. Also weil, also für mich persönlich, ich kenne ja nicht alle, keine Ahnung, dann machen die Antifa-Politik und erzählen mir von ihrer Analyse, von dem, was sie sozusagen, wo ihre Aktionsfelder sind, von den Formen. Und da heißt jetzt, Lernen ist da sozusagen auf verschiedenen Ebenen. Also zum einen, dass ich Dinge höre, die für mich neu sind, von denen ich noch nie gehört habe. Also so, keine Ahnung, wir haben eine Gruppe mit, die machen Soli-Arbeit in Lateinamerika und wenn ich von denen höre, dann sind einfach Sachen mir ganz und gar nicht bekannt und das wird ganz neu. Und dann gibt es aber auch die Ebene des gemeinsamen sozusagen Diskutierens. Also sozusagen, wenn man dann ins Diskutieren kommt, wie die Praxis, wie verstehen Sie selbst das, was Sie machen, wie verstehe ich das, wo setzen da meine Fragen an, was antworten die da drauf, da ist doch auch jede Menge neu, sozusagen. Also es kann ja bei einer Antifa-Gruppe sein, dass ich nicht jede ihrer Aktionsformen richtig finde und dann gibt es sozusagen eine Auseinandersetzung über etwas Konkretes. So, und da ist sozusagen Lernen im Sinne von ich gehe da nicht so rein, als ich weiß, wie man Antifa-Politik macht und bringe euch das bei, sondern ich setze mich mit dem kritisch auseinander, was sie sagen. Und ich glaube, dass wir dann am Ende beide schlauer sind, aber vielleicht auch nicht. Das kann natürlich, das ist das Ideal, ne? Also, so, aber es gibt natürlich auch Leute, da bricht das Gespräch ab an einem bestimmten Punkt. Das ist Antifa vielleicht ein spezielles Beispiel, wo, aber da liegt so sehr klar auf der Hand, dass sozusagen die Gruppen auch oft jedenfalls stark, also ihre eigenen Bestimmungen haben, wie sie Politik machen. Und es eher schon gut ist, wenn man da mal ins Gespräch kommt von außen. Und das kann aber sehr interessant sein. So. Ist das klar sozusagen? Ist das eine Antwort? Also damit ist nicht gemeint mit diesem gegenseitigen Lernen, wenn man jetzt mal an Schule denkt, dass der Physiklehrer vom Schüler Markus lernt, wie dieses Experiment, was er gerade vorgeführt hat, zu verstehen sei. So, also in dem Sinne ist es nicht gemeint, weil der eine hat Physik studiert und ist auch, hat da so einen Vorsprung, dass der andere nicht macht. Aber trotzdem heißt es eben nicht, dass der Physiklehrer nichts zu lernen hat, weil der kann jede Menge andere Dinge lernen, sozusagen. Unter anderem auch Strukturen des Verstehens, unter anderem auch Beobachtungen sozusagen, was sehen eigentlich Leute, wenn er dieses Experiment so führt, also Sachen, die sich auf seine eigene Praxis beziehen, aber auch aus welchem Kontext kommt jetzt dieser Schüler, welche Fragen bringt er eigentlich mit und warum, wie ist der eingebettet, in welchen Teil der Gesellschaft wohnt der, wie leben die Eltern, die Familie und so weiter, ne? Also und da sind, glaube ich, viele interessante Sachen auch für. Ja. Na gut. Ja, ich habe eine Frage. Also ich sage mal, wenn wir sind als Verein, der freiwillig politische Bildung anbietet. Und uns freiwillig politische Bildung, ich stelle mich noch kurz vor, ich bin Geschäftsführer von dem Verein und ich gehe im Spendendissens mit dieser Gruppe. Also ich bin ja der Gegenpart sozusagen. Ich sage mal so, um Neugier für politische Bildung zu machen, muss man ja erstmal die Defizite, die diese haben. Also ich sage mal, Schulbildung, politische Bildung ist nicht immer interessant. Man geht freiwillig zur politischen Bildung eines linken Vereins, wenn man von an Themen Angebote gekriegt hat, die ich in der Schule nicht kriege. Und mich würde einfach mal in diesem Konzept, und da bin ich eben nicht überzeugt von diesem Konzept, eine Analyse haben wollen, wo sie denken, wo die Schüler durch ihre Schulbildung stehen geblieben sind und wo wir als linker Verein ansetzen müssen, um sie neugierig zu machen. Mich interessiert es, nicht nur linke Jugendliche zu gewinnen für den Verein, sondern Leute, die neugierig sind. Und neugierig bezeichnet man nicht nur als links, also neugierig kann sich jeder bezeichnen. Und mir ist dieses Fokus auf, meiner Meinung ist, wer neugierig ist, objektiv links, der weiß es vielleicht nicht mehr. Also das ist mir in diesem Konzept zu wenig drin, das ist mir zu... es ist mir zu sehr auf die Teamer orientiert. Also hier machen sich Teamer ein Gesellschaftskonzept, sie wollen die linken Jugendlichen haben und backen sich die linken Jugendlichen. Und damit ja das Seminar voll ist, gehen sie zu bestimmten Gruppen und fragen sie, ob sie daran teilnehmen können. Und das reicht mir einfach nicht. Und ich denke mir, man muss in der politischen Welt umfassender gucken. Also es kann hart jetzt ausgedrückt sein, ich komme aus der Erwachsenenbildung, ich habe auch zu DDR-Zeiten Philosophie und Hochschullehrerin studiert und war mit 3 Jahren an einer Hochschule tätig, weil er dann zu mir kam. Aber ich bin anders herangegangen an dieses Konzept. Wir haben geguckt, wie wir Jugendliche neugierig machen. Und dieses Neugierigsein finde ich in der linken politischen Bildung zu leben. Man fokussiert sich auf seine Zielgruppe und das andere passiert nicht. Ja, natürlich schon zwei Sachen sagen. Also einmal wollte ich nur zu diesem, ich verstehe mich selbst auch als Lernende, in der Bildungsarbeit auch sehr eben genau das, was ich hier reinbringt, so dieses mich immer wieder in meiner Rolle auch zu reflektieren, was ich da eigentlich mache, ist ja auch ein dauerhafter Lernprozess. Also ich bin das auch mal so eine Ebene von, die ich immer lernen will, sozusagen in so einen Prozess reingehen und das auch transparent machen kann. Und zu dem Aspekt, den du jetzt angesprochen hast, finde ich, denke ich zwei Sachen. Einerseits finde ich es irgendwie, weil ich komme auch aus der Erwachsenenbildung und ich finde es auch problematisch, so nach so Defiziten zu suchen. Das ist immer, also das finde ich gleich schwierig auf den Begriff und das als Ausgangspunkt zu nehmen. Ich finde aber sozusagen grundsätzlich den Gedanken und das auch als Reflexion von meiner eigenen Bildungsarbeit total wichtig, mal zu gucken, wen erreiche ich und was für Umstände nehme ich eigentlich auch in Kauf, auch andere Zielgruppen zu erreichen. Also warum arbeite ich eigentlich vorwiegend immer mit weißen deutschen Frauen, die irgendwie in der sozialen Arbeit tätig sind? So, das, also reicht mir eigentlich nicht, aber was repräsentiere ich auch? Also das ist eine Dauerauseinandersetzung voller Widersprüche. Und das finde ich schon auch wichtig und auch in der freiwilligen Jugendarbeit das zu reflektieren, wenn man da jetzt eine Antwort zu geben kann. Ich hatte jetzt eigentlich auf eure Antwort gewartet, auf die Fragestellung in der Linken. Ansonsten hätte ich nur selber darauf reagiert, auf das, was ich dann ihr reagiert doch. Also wir führen die Diskussion sehr oft, aber mit dir nicht. Deswegen ist, also mich würde dein Beitrag darauf interessieren mehr. Also, weißt naja, du? Also es sind zwei Dimensionen, die mir so durch den Kopf gehen. Also die eine ist die, dass ich das für einen wesentlichen Punkt von Bildungsarbeit oder von Bildung allgemein halte, den ihr hier zumindest erstmal programmatisch festgeschrieben habt, zu sagen, okay, ich als Lernender bin eben ein Lernender, also mit Bezug zu Feuerbach etc. Ja. Also das ist für mich meine Arbeit zumindest ein zentraler Punkt. Und damit meine ich zum Beispiel nicht nur Selbstreflexion, das ist für mich ein Teil davon, sondern es ist schon so, dass die Frage, also dass zumindest in der Praxis mir Dinge begegnen, wo dann Leute versuchen, sozusagen eine gemeinsame Aktion daraus zu formen, also ein Stück weiterzugehen. Und das ist so der Punkt, wo ich denke, wo es Situationen durchaus geben kann, wo ich auf einmal in den Prozess subsumiert werde, der meine Rolle zum Teil tatsächlich auflösen kann. Das klingt jetzt idealistisch, ja, aber es gibt solche Momente. Und das ist für mich so der zentrale Lernmoment, mich tatsächlich da aufzulösen in dieser Rolle und die aufzugeben. So. Und das andere ist, diese Form der Bildungsarbeit, so wie du das angesprochen hast, dass es sich nur an eine Zielgruppe orientiert und so weiter. Also aus meiner Praxiserfahrung muss ich mal sagen, dass die Jugendgruppen, mit denen ich zu tun habe, in dem ländlichen Raum in Sachsen, also die Jugendgruppen, die zumindest erstmal nach einer Form von Austausch, das ist schon so viel gesagt, aber nach einer Form von Kommunikation suchen, wo sie zumindest Dinge, Probleme, Fragen, die ihnen in ihrem alltäglichen Leben so vor die Füße fallen, passieren, dass das oftmals Jugendgruppen sind, die sich in ihrem Selbstverständnis als links verstehen, aus meiner Sicht alles andere als links sind, aber das sind halt junge Leute, die anders sind, sag ich mal so. Und ich finde, genau für die ist es okay, dafür da zu sein, um überhaupt in der Region, wo die sich bewegen, eine Gruppe zu formen, die sie selbst organisieren können, die Möglichkeit hat, über das zu reflektieren, was ihnen passiert, und dadurch aber auch die Möglichkeit haben, andere zu erreichen. Das ist dann eher, da trete ich dann so in den Hintergrund. Nee, die brauchen uns dann nicht mehr, aber in dem Augenblick, wo zumindest die bei mir anrufen, brauchen sie mich schon. Oder dann wollen sie irgendwas, ob sie mich brauchen, ist dann die andere Frage, es gibt ja irgendwas für andere Leute noch. Also das würde ich nicht so abwertend sagen, wie das bei mir angekommen ist, was du gesagt hast. So, das wollte ich eigentlich sagen. Also ich nur umgefangen an, vielleicht mit die brauchen uns nicht. Also ich möchte mir tatsächlich nicht anmaßen zu entscheiden, die brauchen Bildung, die brauchen keine Bildung. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Gleichzeitig will ich mich auch in den Konflikt von nur eine Zielgruppe und die andere nicht, auch gar nicht weiter einmischen. Also meine Erfahrung, also ich mache nur noch freiwillige Bildungsarbeit, weil ich Strukturschüler einfach nicht mehr, auch körperlich nicht mehr ertragen konnte. Habe ich auch eine Zeit gemacht, das letzte Mal hatte ich 2 Tage Bauchschmerzen und gesagt, nie wieder. So deshalb nur freiwillige Arbeit, aber trotzdem kommen da auch, wie gesagt, gewerkschaftliche Jugendbildungsarbeit schon Gruppen, die kennen sich, die kommen auf Seminar, um gemeinsam da zu sein. Das heißt, das Thema war nicht unbedingt so das Wichtigste, sich anzumelden, so zu Rahmenbedingungen. Und trotzdem finde ich, also kann man da viel machen, dass noch Leute oft, die noch überhaupt nicht politisch aktiv sind. Und ich finde es trotzdem, für mich finde es wichtig, gerade als Gewerkschafter auch anzusetzen und dann eben genau die eigenen Lebensbedingungen ansetzen. Also was sind eure Zukunftsvorstellungen? Was sind eure Bedürfnisse? Was steht dem entgegen? Warum könnt ihr es nicht umsetzen? Und davon ausgehend dann eine Analyse der Gesellschaft auch zu machen. Also dann zu sehen, okay, wie funktioniert das hier eigentlich und wer kann sich durchsetzen, wo sind hier Interessen, wo es hier Macht, warum können hier einiges sich erfüllen und da dann so das langsam miteinander im Gespräch aufzubauen. Also das finde ich wichtig. Gleichzeitig, ja, es gibt auch da natürlich ein Konzept, was von einigen stark und anderen sehr wenig stark umgesetzt wird. Natürlich gibt es auch da immer dann innerhalb von den Arbeitskreisen Auseinandersetzungen, wie klar das funktioniert. Aber ich finde, es gibt nicht Menschen, die einfach Defizite haben, sondern ich gucke mir bei einigen Subjekten, die ich vor mir habe, da kann man im gemeinsamen Gespräch einfach sehen, wo setzen wir an. Und wir setzen dann eine Lebensbedingung an und versuchen eine gemeinsame Sprache zu finden. So, da ist aber dann natürlich trotzdem, was immer eine Frage ist, was ja auch schon aufkam, ist, welche Erwartungen werden dann an mich als teamende Person gestellt? Wie werde ich da eigentlich wahrgenommen? Und wie will ich mich als Subjekt zu diesen Erwartungen wiederum verhalten? Ich finde das auch eine sehr schwierige Sache in manchen Situationen. Und das ist auch ein Thema, was mich immer mal wieder, weil es da auch zu Konflikten kommen kann, wenn Erwartungen wie Dienstleister gestellt werden. Wir wollen jetzt das und das machen und sagen, nein, also ich mache es nicht aus dem und den Gründen so. Bin ich so rigoros zu sagen, ich mache das nicht? Oder ist das schon wieder autoritär? Ist das nicht autoritär? Weil ich dann eine bestimmte Setzung natürlich auch mache. Ich bringe euch nicht bei, wie ihr besonders Leute irgendwie argumentativ so quasi überrumpeln könnt, dass sie glauben, das sei ihre Idee gewesen, die ihr beibringen wollt. arbeitet. Und so. Also das sind dann Sachen, wo es immer ein Aushandeln von Grenzen ist, was ich auch tatsächlich in der Praxis manchmal schwierig finde und wo ich heute auch wieder als Moritz Marker im letzten Workshop sagte, naja, es gibt ja auch immer wieder diese Konzepte, lehrende Personen sollten möglichst ähnlich zu denen sein, die sie dort quasi vor sich haben, zum Lernen da kommen, so. Das ist ja auch etwas, was, finde ich, zu Unrecht oft irgendwie mitgemacht wird, quasi wer junge Leute für junge Leute, also ich sehe auch das wiederum kritisch, weil da auch wieder Normen aufgemacht werden. Gleichzeitig, ja, ist meine ganze Biografie ein Widerspruch zu vielen, was an Erwartungen an mich gestellt wird. Und wo ich dann gucke, okay, sage ich mein Alter jetzt oder tue ich so, ich da hin? Ne? Also das sind natürlich auch immer so Fragestellungen, einfach verschweigen. Und, ich finde das tatsächlich in der täglichen Handlung dort ständige Konflikte und Fragestellungen, die ich auch sehr gerne noch 3 Stunden, 5 Stunden. Also ich hätte gerne noch mal eine Analyse, was ist aus der Schule mitgenommen worden, wo können wir ansetzen, so meine ich das, vielleicht ist das jetzt irgendwie nicht. Und dass man mal, wenn man in der politischen Bildung, in der freien politischen Bildung ist, weiß man viel zu wenig, was in der Schule gelehrt worden ist und wir wollen ja eigentlich darüber hinaus. So meine ich das. Und da ist mir das Konzept eben außerhalb. Ja, einmal gibt es hier erstmal noch eine Möglichkeit. Aber ganz kurz, also das würde ja irgendwie voraussetzen, selber sich in so eine Lage zu versetzen und zu sagen, das ist jetzt eine holistische Bildung, das ist in der Schule gelernt worden und das hier bilden wir außerschulisch sozusagen an. Also von daher würde ich halt sozusagen überhaupt auch schon von der Denke her dieses Defizit den überhaupt nicht aufmachen, sondern eher zu sagen, okay, und da würde ich jetzt wiederum mit euch und mit dem auch, was du gesagt hast, mitgehen, zu sagen, okay, ich mache Bildungsarbeit und mir sind die und die Punkte wichtig, die und die Themen, die möchte ich gerne irgendwie mit Menschen diskutieren. Punkt. Und ich kann nicht irgendwie sozusagen hier noch ein holistisches, kritisches Gesellschaftswissen versuchen, irgendwie da zu formulieren oder irgendwie voranzubringen. Und von daher finde ich das auch legitim zu sagen, ich selber kann Konzepte, die irgendwie in der Richtung vielleicht auch Werte gebunden sind, also da würde ich nämlich halt gegen das Missionarische sprechen und sagen, ja, es sind, ich mache Bildungsarbeit und es, ich hab, mir sind Dinge ganz, ganz wichtig, die diskutiert werden. So. Und da muss man natürlich sehen, für welche Gruppe man das macht. Und das aber dann aber halt auch irgendwie klar zu machen sozusagen. Und da würde ich auch wieder sagen, da habe ich eben auch nicht den Anspruch, das für alle machen zu können. So, sondern dann lüge ich mir lieber nicht in die Tasche und sage, na klar, mache ich das irgendwie für die und die von verschiedensten Hintergründen und kriege die alle in meinem so Konzept unseren Hut, sondern eher zu sagen, ja, vielleicht habe ich aber auch gerade, weil ich eine weiße deutsche Frau bin, vielleicht habe ich auch mal die Kompetenz für so einen kleinen Bereich, irgendwie Bildungsarbeit zu machen. Und dann finde ich das erstmal total legitim und auch irgendwie ehrlich, das dann halt aber auch mein Konzept so zu schreiben und zu reflektieren, aus welcher Position was ich spreche, für wen ich spreche. Ich glaube, das Problem beim Defizitbegriff, auch beim Kenntnisstand, der jetzt irgendwie nicht wertend sein soll oder so, ist ja, ist es ein objektives Defizit, was ich sozusagen bei anderen Leuten feststelle, oder ist es ein subjektives Defizit, was Leute sich bei sich selber feststellen? Weil wenn ich bei mir selber feststelle, zu dem Thema würde ich gern was lernen, dann gehe ich ja ganz anders in so eine Veranstaltung rein, als wenn ich da reingestellt werde, weil die Person, die vorne steht, meint, ich müsse das jetzt lernen. Und das ist ja sozusagen das Dilemma, umso mehr man zu einem Gegenstand lernt, umso mehr stellt man seine Defizite da auch fest. Also also deswegen hört es ja nicht irgendwann auf, dass ich sage, jetzt habe ich genug gelernt, sondern dann stellt sich nur die Frage, welche der 1000 Lücken, die sich auftun, will ich jetzt schließen. So. Und dann wäre die Frage, wie weckt man diese Neugier, von der du gesprochen hast, so. die damit zu tun hat, zu sagen, da gibt es irgendwas, was ich erfahren kann. Aber ich glaube, ich verstehe die Diskussion nicht so ganz in die Breite gehen oder in die Tiefe gehen, machen wir das, ist ja irgendwie alles wichtig. Okay, wir sind jetzt schon fast am Ende. Ich würde gerne nochmal Yannick und Nancy die Gelegenheit geben, was zu der Diskussion zu sagen und auch als Schlusswort jetzt. Wer will anfangen? Also, Schlusswort ist natürlich auch immer so eine Sache. Aber muss man ja manchmal. Also, was hoffentlich klar geworden ist, ist sozusagen die Art des Arbeitens, die eben nicht mit Botschaften an Leute geht, sozusagen, sondern aufnimmt, was es sozusagen an die Lernproblematiken, auf die wir stoßen, sozusagen, aus denen wir dann was Gemeinsames machen. Und da in dem Sinne sozusagen ist es dann ein offenes Angebot. Und da finde ich, jetzt gibt es zwei Fragen dran. Also die eine ist die von Schließungsprozessen, also die bei freiwilligen Angeboten, die Studien kennt ihr alle, kommen vor allem die besser gebildeten, also sozusagen genügend Leute, die aus welchen Gründen auch immer einfach nicht zu irgendeinem ausgeschriebenen Seminar oder sonst was gehen, und kann man genau untersuchen, welche Gruppen es sich da handelt. Ne? So, das würde ich Schließungsprozesse nennen. Und die, also da finde ich eine offene Frage für eine Zukunft, wie man sozusagen die sich mit denen beschäftigt. Ich habe das vorhin mit den Sprechhemmungen, als wir sozusagen beim Übergang von der Übung zu dem, warum macht man diese Art Übungen, eben um ins Sprechen zu kommen. Und es ist immer klar, eine Sprechhemmung irgendwie abzubauen, ist Arbeit. Und die braucht Zeit und Ressourcen und so, ne? Und auch ein soziales Band, damit es gelingt. Genau, und davon, das ist sozusagen alles Herausforderungen für die Arbeit. Ne? Wie kommt man sozusagen an wen ran? Jetzt ist es. Ein anderes ist, was vor allem ihr beide so angesprochen habt, sind die Repräsentationen. Also ich würde nicht von Kompetenz sprechen, sozusagen, weil du sagtest, vielleicht bin ich als weiße deutsche Frau und so. Ich weiß nicht, ob ich das über Kompetenz machen würde, sondern eher über Repräsentation und sozusagen, was auch Leute in einem nur sehen können, sozusagen, wegen Hautfarbe und so weiter. Das ist ja unabhängig von dem, was man selbst im Kopf hat und gelernt und so weiter. Und auch teilweise jedenfalls entkoppelt von der eigenen Praxis, die man hat. Weil die nicht in jedem Fall genau so auf der Stirn steht oder so. Und diese Repräsentation ist aber wichtig und die bewirkt auch, ich würde das nicht Schließungsmechanismen nennen, aber sozusagen die Unterbrechung von Verbindungen, und das ist auch eine, oder die Unmöglichkeit von sozusagen in Kontakt zu kommen oder eine Einschränkung da drin. Mit Begriffen ist jetzt so eine Sache, die sind nie so richtig exakt, aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Dass man nicht zusammenkommt. Und das ist auch ein Problem, damit haben wir uns jetzt hier nicht beschäftigt, aber das ist sozusagen ganz wichtig irgendwie, und da glaube ich tatsächlich, dass es nur dass man Projekte machen muss, die sich öffnen, und dass das auch Arbeit ist, sozusagen. Wer arbeitet da? Was repräsentieren die Leute und so weiter? Und das ist richtig ein Umgestalten von Strukturen, in denen man dann arbeitet oder so. Genau. Weil die beiden Sachen sind sozusagen die Herausforderungen, die jetzt nicht gelöst sind. Ne? Gut. Das war jetzt zwar ein Schlusswort, aber ich würde da trotzdem mal direkt so als... Ich wollte nur fragen, warum nicht Schließungsprozesse auch auf der Ebene von Teamstrukturen? Also was passiert denn da? Und das nicht auch? Ja, in dem Fall ist es dann ein Schließungsprozess. Hm? Ja. Aber der okay, ja, in dem Fall ist es ein Schließungsprozess. Hm? Gut, da du jetzt noch viel inhaltlich geantwortet hast, würde ich sagen, vielen Dank für eure Kritik. Und heute Abend, ihr wisst, ab 18 Uhr im Beta-Haus die Abschlussveranstaltung und danach die Ferien-Uni-Party, zu der ihr natürlich herzlich eingeladen seid. Vielen Dank für eure Diskussionsfreude und noch eine schöne Abschlussveranstaltung. Schön, dass ihr da wart. Ja, ihr könnt die gerne alle essen. Ja.